Kundgabe 717. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.12.1938. Wunder göttlicher Liebe. Vaterworte. Siehe, mein Kind, das Wunder göttlicher Liebe ist dir noch immer unbegreiflich. Und es wird dennoch immer wieder dir der Beweis sein von meinem Wandeln unter euch, die ihr mir anhanget. Siehe, wo zwei sich lieben, werden sie sich gegenseitig alles geben und antun, denn die Liebe ist nur dann echt, wenn sie gibt, um den anderen zu beglücken. Und ebenso will ich meine Kinder beglücken, die ich innig liebe. Und das ganze Wesen meiner Liebe soll ihnen offenbar werden, so auch ihre Herzen mir zugewendet sind. Denn Liebe kann immer nur dann beglücken, wenn beide Teile durch das Gefühl der Liebe miteinander verbunden sind. Es ist daher so gestaltig die Liebe das Bindemittel, das unzerreißbar die Wesen auf ewig verbindet. Und so nun ich, ein Kind mit meiner Liebe ergreife, bleibt es ewig und unlöslich mit mir verbunden. Und sein Anteil ist ewige Seligkeit durch meine beglückende Liebe. Und nichts verlange ich von euch, meine Kinder, als dass ihr euch mir willig gebt, dass ihr euch von meiner Liebe ergreifen lasset und mir eure ganze kindliche Liebe entgegenbringt. In meiner Liebe geborgen, erblüht euch ein überaus wonnevolles Dasein. Jede Last wird euch tragbar erscheinen. Jedes Leid verliert an Bitterkeit. Nichts kann euch erschrecken, so ihr euch bewusst seid der Liebe des himmlischen Vaters. Was an Ereignissen über euch kommt, die euch Sorge bereiten, das wird wie ein Hauch an euch vorübergehen, ohne sich bedrückend auszuwirken. Denn meine Liebe hält euch alles fern und ist nur immer auf euer Wohl bedacht. Und selbst das, was ich euch nicht ersparen kann an Leid, ist nur Liebe zu euch und nötig zu eurer einstigen restlosen Glückseligkeit. Darum seid nicht gleich verzagt, wenn euch das Leben hart anfasst. Ich stehe ja immer hinter euch und halte meine Hände schützend über eurer Seele, wenngleich der Leib körperlichen Übeln ausgesetzt ist. Siehe, mein Kind, alle Gabe kommt von mir, Leid und Freude, und die Liebe lässt alles über euch kommen, denn so ihr mir dadurch immer näher kommt, wird auch das Glück immer tiefer und innerlicher, denn in der endlichen Vereinigung mit mir liegt das höchste Glück, das euch jetzt noch nicht fassbar ist. Wer meiner Gabe würdig sich erweisen will, muss mir sein Herz ganz und gar schenken und sich mir voll Vertrauen und Hingebung überlassen, auf dass ich durch meinen Willen wirken kann in seinem Herzen, auf dass es in meinen Händen ein williges Werkzeug ist und nur immer horchet auf mein Wort, um dereinst in meiner Liebe höchste Erfüllung zu finden und unaussprechlich selig zu sein in Ewigkeit. Amen.